Wien 2, Schiffamtsgasse 20. Wohnung der Familien Perl und Schimmel. Familie Schimmel. Adolf, Aaron und Nathan, Nute, Schimmel, waren Zwillingsbrüder, geboren am 4. Dezember 1883 in Brzesko, 50 Kilometer östlich von Krakau. Ihre Eltern waren Netti, Neche, geborene Boritzer, und Ephraim Schimmel. Nathan war Goldschmiedemeister und hatte eine zunftmäßige Ausbildung. Er beschäftigte zwei, manchmal drei Arbeiter. Nathan heiratete nie und hatte keine Kinder. Susanne Perl, Nathans Nichte, erinnert sich, dass er ihr einen schönen Ring mit einer Kamee gemacht hatte, den die Nazis beschlagnahmten. Sie floh 1939 aus Wien nach England mit einem Kindertransport und kam 1941 in die USA. Adolf diente im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Infanterie und war Handelsvertreter. Er war ebenfalls unverheiratet und hatte keine Kinder. Adolf und Nathan wohnten bis zu ihrer Deportation in der Wohnung ihrer Mutter Netti in der Schiffernsgasse 20, Tür 21. Netti Boritzer starb am 8. August 1940 mit 84 Jahren in Wien in ärmlichen Verhältnissen. Nathan Schimmel wurde mit dem Transport Nummer 15 als Gefangener Nummer 841 am 26. Jänner 1941 nach Riga deportiert und überlebte nicht. Adolf Schimmel wurde mit Transport 44, Gefangenen Nummer 314, am 5. Oktober 1942 nach Malitrostinets deportiert und am 9. Oktober 1942 ermordet. Familie Perl. Martha Perl, geborene Knöpfmacher, wurde am 20. Jänner 1891 in Auschwitz, Hustopetsche, in Mähren geboren. Sie war die älteste Tochter von Moritz Knöpfmacher und Rosalia Knöpfmacher, geborene Deutsch. Moritz und Rosalia Knöpfmacher wurden beide in bedeutende Familien geboren, die Rabbiner und führende Mitglieder der jüdischen Gemeinde einschlossen. Beide Seiten von Marthas Familie hatten weit zurückreichende Wurzeln in Nikolsburg, einem Zentrum jüdischen Lebens durch Jahrhunderte. Die Knöpfmachers waren Nachkommen des Rabbi Judah Löw ben Bezalel. Moritz und Rosalia heirateten am 25. Dezember 1888 und übersiedelten ins nahe Auschwitz, wo Moritz' Familie einen erfolgreichen Getreidehandel betrieb. In den frühen 1900er Jahren zogen Moritz und Rosalia mit ihren Kindern nach Wien, wo sie einige bekannte Kaffeehäuser besaßen, darunter das Café Gartenbau am Parkring 10 und später das Café Franz Josef Bahn. Jahre später betrieb Marthas Bruder Friedrich das Café Döblingerhof und ihre Schwester Hedi das Café Ostend. Andere Mitglieder der Familie Knöpfmacher betrieben das Café Augartenbrücke, das Café Jägerhof und das Café Bauernfeld. Alle diese lukrativen Betriebe wurden 1938 arisiert. Friedrich floh mit dem Flugzeug nach Brünn, wo er zeitweilig Zuflucht fand, wurde aber später von den Nazis verhaftet und nach Mauthausen verbracht, wo er am 18. Oktober 1941 ermordet wurde. Josephine und Bertha flohen illegal über die Grenze nach Jugoslawien, dann weiter nach Italien und konnten schließlich in der Schweiz für die Zeit des Kriegs Zuflucht finden. Hedi konnte mit dem Schiff nach Alexandria in Ägypten entkommen, wo sie bei einer wohlhabenden ägyptischen Familie als Gouvernante unterkam. Oskar gelangte am 25. November 1938 illegal nach Palästina mit einem Transport auf der Donau, den Dr. William Perl organisiert hatte. Oskar war unter den 100 Opfern eines italienischen Fliegerangriffs auf Tel Aviv im September 1940. Rosalia Knöpfmacher musste ihre geräumige Wohnung über dem Café Franz Josef Bahn am Alternplatz 4 im 9. Bezirk verlassen und sich mit einer anderen alten Dame einen Raum in einer überfüllten Wohnung in der Schiffamtsgasse 20 teilen, auf demselben Gang wie ihre Tochter Martha und ihr Schwiegersohn Leopold. Laut Robert Weiß, der damals 16 Jahre alt war, hatten seine Großmutter und die andere Frau einen hölzernen Kleiderschrank, ein kleines Eisenbett, einen Stuhl und einen kleinen Tisch. Sie waren so verarmt, dass Gas und Strom abgeschaltet wurden. Eine Kerosinlampe gab Licht. Rosalie, die seit sie verwitwet war, immer schwarz gekleidet war, ging zu Fuß zur jüdischen Suppenküche, um Essen für ihre Familie zu besorgen. Sie starb an ihrem 72. Geburtstag am 25. September 1940, wenige Tage nachdem ihr Sohn Oskar beim Bombardement von Tel Aviv ums Leben gekommen war. Leopold besaß eine Schreibmaschine, auf der er für Freunde und Nachbarn auf Luftpostpapier Briefe schrieb, Ansuchen um die Entlassung von Angehörigen, Ansuchen um Ausreisevisa und was immer die Möglichkeit zur Flucht bieten konnte. Leopold schickte Briefe an seine Schwester Mariska, die in Győr lebte, in Ungarn, das mit Deutschland verbündet war, und sie schickte die Briefe weiter an andere Familienmitglieder in Zufluchtsstätten auf der ganzen Welt, in Palästina, Montevideo, England, den USA und Ägypten. Robert erinnert sich auch an die Lebensmittelpakete, die Mariska schickte. Die mussten sehr gut verpackt sein, damit kein Geruch nach außen drang. Wurst war auf dem Brot eingebacken. Die verarmte Familie brauchte diese Pakete dringend, aber oft wurden sie unterwegs gestohlen. Martha und Leopold waren in schlechtem Gesundheitszustand. Der Winter von 1940-41 war sehr kalt und sie mussten sich um den Küchenherd zusammenkauern. Als die Lage der Juden in Wien sich verschlechterte, mussten Martha und Leopold sowie andere jüdische Haushalte in der Schifffahrtsgasse 20 Juden aufnehmen, die aus anderen Bezirken vertrieben worden waren. Robert Weiß wurde aus der elterlichen Wohnung im 9. Bezirk verwiesen und wohnte nun bei ihnen, nachdem sein Vater Richard Weiß und dessen Bruder Viktor im April 1939 nach Uruguay geflohen waren. Ihr Geschäft wurde arisiert. Marthas Schwester Josephine bekam eine Stellung als Hausmädchen bei einer noch wohlhabenden jüdischen Familie und verdiente so einen Teil des Geldes, das notwendig war, damit sie, ihr Sohn Robert und Marthas Schwester Berta Wotitzki mit ihrem Sohn Paul sich im Februar 1941 illegal über die Grenze nach Jugoslawien bringen lassen konnten. Leopold besaß ein Lederwarengeschäft in der Schifffahrtsgasse 18. Er war ein glühender Anhänger der Sozialdemokratischen Partei. Obwohl sein Geschäft nicht gleich arisiert wurde, wurde das wertvolle Ledermaterial für Schuhe und andere Güter von seinen treuen Kunden und anderen opportunistischen nichtjüdischen Nachbarn in der Kristallnacht geplündert. Martha und Leopold hatten zwei Söhne, Otto und Kurt, Curtis Pearl. Curtis floh 1938 nach Kolumbien und ließ sich schließlich in den USA nieder. Otto, der in der österreichischen Armee gedient hatte, wurde im Juni 1938 verhaftet und nach Dachau geschickt und dann nach Buchenwald. Es gelang ihm, im Juni 1939 nach England zu entkommen. Otto und Curtis versuchten verzweifelt, ihre Eltern aus Wien herauszubringen. Das American Jewish Joint Distribution Committee bewahrt noch eine Karteikarte über die Überweisung von $600 durch Otto auf. Die Karte trägt den Stempel »Fall abgeschlossen«. Als die Lage der Juden im Reich sich drastisch verschlechterte, verschwanden die letzten Möglichkeiten zur Flucht und ebenso die Hoffnung. Spät am Abend des 23. Mai 1941, als die anderen Bewohner schon schliefen, legte Martha Perl ihre Rationen von Brot und Semmeln vor die Küche, verschloss die Tür, öffnete den Gashahn im Herd und nahm sich das Leben. Leopold Perl wurde am 26. Jänner 1942 mit dem Transport Nummer 15, Gefangenen Nummer 819, nach Riga deportiert, sowie sein Nachbar Nathan Schimmel.